Antrast. Es wird geimpft, was auf den Tisch kommt. Das Grundgesetz ist asozial. Immunsystem ist Silber, Impfung ist Gold. Besondere Helden liegen auf der Couch. Impfen ist Solidarität. Impfen ist Solidarität. Geht nicht in die Parks. Bestraft die Impfdrängler. Zieh die Maske an, wenn du mit mir redest. Traste flehen. Hunde müssen Maske tragen. Du Hund. Into the future. Into the future. Into the future. Genetic engineering into the future. Truth and trust. Truth and trust. Soziale Distanz ist Empathie. Spielplätze sind asozial. Jesus würde sich impfen lassen. In Pharma we trust. Maske ist Freiheit. Geht nicht in den Wald. Für eine bessere Welt. Es gibt keine Impftoten. Zwang ist Selbstbestimmung. Impfen ist Corona-Patriotismus. Impfen gegen rechts. Hört auf MyLab, sie ist unabhängig. Legen Sie den Sicherheitsgurt an. Into the future. Genetic engineering into the future. Truth and trust.

I can use. gospel's down, and I ask that you stop believing. They ask that you believe a new thing. That it is possible not to believe. We'll be right back. We'll be right back. Thank you.

every kind of music for every kind of taste. We'll be right back. We'll be right back. Panikmache, schwächt den Widerstand. Die Angst geht um, keiner Zeit verstand. Zocken auf Zocken, bis zur Pleite. Abkassiert, nichts gilt, Management, sucht das Weite. Verfetzen und zerreißen, um zu verwirren. Es macht aus uns ein Volk von Herren. Die Börse wird zum Stil, wird back and win. Tausend Cyber bist du beigetrickt. In Kürz, in die, oder der. Hey, ihr werdet verarscht. Hey, ihr werdet verarscht. Ihr werdet verarscht. Aus jetzt. few moments you will have an experience that seems completely real.